Nacht senkt sich nieder über Golgatha. Jesus, dort ringst du mit dem Tod. Und deine Frage ohne Antwort bleibt: Warum verlässt du mich, mein Gott? Jesus am Kreuz, du stürzt einsam allein. Keiner kann tragen, was du trägst. Jesus am Kreuz, du durchbrichst unsere Nacht. Wir werden leben, weil du lebst. Du trägst die Krankheit, die den Tod uns bringt. All unsere Schmerzen sind dein Teil. Du wirst geschlagen wegen unserer Schuld. Durch deine Wunden sind wir heil. Jesus am Kreuz, du stirbst einsam allein. Keiner kann tragen, was du trägst. Jesus am Kreuz, du durchbrichst unsere Nacht. Wir werden leben.